Herzlich willkommen zur Klingding-Sendung am 20. Oktober 2017 bei FSK 93,0, 101,4 MHz im Kabel und als Livestream empfangbar unter www.fsk-hh.org. Heute in der Sendung Lectures von Carola Baukolt und Burkhard Stangl im Rahmen der Vortragsreihe Präsentationen des Verbands für Aktuelle Musik Hamburg. Die Reihe Präsentation begann 2006. In ihr stellen Musikerinnen, Komponisten, Klangkünstler und Theoretikerinnen ihre Arbeiten vor oder sprechen zu Themen aus dem Bereich der aktuellen Musik. Am 3. Oktober 2017 stellte Carola Baukolt ihre Kompositionen vor im Resonanzraum Feldstraße 66 bei der Präsentation Nummer 58. Und eine Woche davor, am 28. September 2017, sprach der österreichische Gitarrist und Komponist Burkhard Stangl im Golem, Große Elbstraße 14, über seine Arbeiten im Bereich der experimentellen Improvisation, der elektronischen und der neuen Musik. Die beiden folgenden Mitschnitte sind gekürzt und bearbeitet. Vollständige Videodokumentationen der Präsentation finden sich bei der Webadresse www.vamh.de unter dem Menüpunkt Präsentation und darunter dann bei Videos. Und nun circa 60 Minuten aus der Präsentation Nummer 58 mit Carola Baukolt. Ich wollte eigentlich erzählen, sozusagen, wie ich überhaupt so dazu komme und was mich interessiert. Es ist, ich bin ja Komponistin. Aber eigentlich, die Inspiration kommt gar nicht so von der Musik. Also Musik liebe ich zwar, aber ich erstarre vor Ehrfurcht. Und das, was mich eigentlich so aktiv macht, was mich zum Tun bringt, das sind eigentlich all die Sachen, die ich noch nicht so kenne. Und im klanglichen Bereich sind es tatsächlich die Geräusche. Und damit bin ich ja nicht allein mit diesem Interesse, aber ich frage mich schon, was sind eigentlich Geräusche und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Geräusch und Ton? Und ich habe hier zum Beispiel so ein altes Schraubenkästchen und wollte mal was zu klingen. Geigenflageolett sein könnten. Was ist da der Unterschied zwischen Ton und Geräusch? Also rein vom Klang her ist meiner Meinung nach nämlich gar kein Unterschied, sondern der Unterschied besteht eigentlich nur im Kontext. Also dass das hier ein Döschen ist und keine Geige. Oder in welchem Zusammenhang? Ich glaube jetzt, wo Sie mir zugehört haben, war das sowieso Musik. Also, oder, ja, es geht nicht nur um Geräusch und Ton, sondern auch um Musik, also nimmt, wie man es wahrnimmt. Man versteht ja Geräusch eher auch als etwas Störendes. Und Töne sind was, was man will. Also dieser Unterschied, der finde ich, man kann es physikalisch definieren, man kann es semantisch definieren, ist aber ein sehr interessanter. Und da habe ich zum Beispiel ein Stück geschrieben mit dem Namen Geräuschtöne für Schlagzeug, also das sind Geräuscherzeuger wie sowas, Geige und Cello. Und dann habe ich tatsächlich solche Töne zusammengesetzt mit einer Geige. Und was passiert? Wie sind da die Unterschiede? Da spiele ich gleich mal einen Ausschnitt vor. Was auch noch da vorkommt, das ist jetzt sozusagen in der Mitte des Stückes. Gegen Ende gibt es noch ein anderes Instrument. Also einmal ist es tatsächlich so ein Döschen. Und gegen Ende kommt noch dazu eine Kugel, die auf einer Keksdose rotiert. Und da hat sich mich auch dafür interessiert, sozusagen Parameter Bewegung. Also die Rotation einer Kugel hat ja sein eigenes Tempo. Und ich habe versucht, die drei Instrumente, denen ein eigenes Tempo zu geben, einen eigenen Verlauf. Entgegengesetzt zur Kugel, aber das kann man dann hören. Ja, also jetzt hören wir Geräuschtöne ungefähr von der Mitte des Stückes für Schlagzeug, Geige und Cello. Thank you. ist das Stück? Ja, das frage ich mich auch. Von wann ist das Stück? Geräuschtöne ist 2003, sowas in der Ecke. Genau. Also vielleicht interessiert jemand, wie es notiert ist. Das ist recht normal. Also wir haben hier einen Ausschnitt mal vorbereitet. Also eigentlich eine ganz gewöhnliche Notation. Oben die Geige, Cello und unten das Schlagzeug. Diese Töne des Döschens kann man ja nicht kontrollieren. Also deswegen sind nur die Dauern bestimmt. Und dann ist bezeichnet, dass eben einzelne Obertöne versucht wird zu erzeugen. Und das geht richtig, also die Geigentöne, ja, in das. Der Wunsch ist, dass ähnliche Töne getroffen werden, was aber auch tatsächlich irgendwie funktioniert, wenn man das möchte. Vielleicht noch die nächste Seite. Ja, das oben sind zum Beispiel die rhythmischen Bewegungen der Streicher, auch eigentlich ganz gewöhnliche Repetitionen, und vielleicht noch eine Seite weiter. Da ist jetzt schon der Rhythmus notiert des Döschens, also Richtung schräg und hart stoppen, das heißt, da gibt es eben ein Klangspektrum. Und vielleicht noch das nächste. Die kreisförmige Bewegung, da geht es also wirklich nur noch um die Bewegung. Und beim nächsten, die Streicher eben haben auch, da geht es bei denen auch um die Bewegung. Und noch weiter. Und dann wird es nämlich schon schwierig beim nächsten. Das war's, ne? Ist das schon das Letzte? Okay, schade. Weil da fängt dann an, wie sich das Pendeln und die unabhängigen Bewegungen. Und da kann man eben nicht mehr, hier bin ich ja immer noch im normalen Taktschema geblieben, da muss man das überschreiten. Und es wird eigentlich grafisch, bis es sich am Schluss, wenn es zu diesen pendelnden Cello, tiefen Cellotönen wieder findet, wieder konventionell notiert ist. Aber ich versuche sozusagen grundsätzlich ganz normal zu schreiben, weil das die Musiker tatsächlich am schnellsten lesen können. Und dann gibt es doch mehr andere, also Textbezeichnungen oder einfach Verständnis, dass man wissen muss, was gemeint ist. Es gibt dann auch ganz andere Geräusche, die mich interessieren oder eigentlich die besonders spannend sind. Das ist jetzt eine andere Sache, da schenkte mir die Sängerin Teufel von der Pugel eine CD und das ist die Zuspielung 2. Es klingt für mich wirklich wie ein Chor, also es klingt chorisch und ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, was ist da für mich sehr faszinierend, wie sind das die Zusammenklänge, sind das das Harmonische, ist es die Klangfarbe oder ist es der Aufbau, wie die zusammen singen, und dann dachte ich eben, ich untersuche das mal und habe es, Teile davon transkribiert, also in Noten umgeschrieben, was ziemlich schwierig ist zu hören, weil sie ja in Akkorden singen, und habe das für Stimmen gesetzt. Da kann ich vielleicht jetzt auch mal die Partitur, die nächste, Instinct heißt das Stück, genau. Also harmonisch ist es wirklich interessant, die haben nämlich eben diesen, beginnen immer mit so einer, dem gleichen Intervall dieser kleinen und neutralen Terz, also diese Reibung, so eine Terzreibung. Und was ich eben, was noch ganz wichtig ist, ich habe es einmal renotiert, also transkribiert in Noten, aber dann ist bei jedem Klang auch immer so ein Zeichen davor, da oben, das ist nämlich die CD, also hier eine 1, oder wenn wir in das andere System gehen, unten. Das heißt, ich habe auch Originalklänge den Sängern gegeben. Zum Beispiel Klang 2, Klang 3. Und die Sänger können immer auf der CD die Hunde hören. Also genau diesen Akkord, der da steht, um die Klangfarbe dieser Hundestimme so maximal zu imitieren, wie es auch nur irgendwie geht. Also wenn man das... Normalerweise hätte ich gedacht, Menschen, die Hunde imitieren, das ist lächerlich, das wird albern. Aber durch die CD, durch das wirklich genaue Hören und Imitieren, dass es so detailgetreu wie möglich ist, dachte ich, vielleicht kann das doch klappen. Und wir hören jetzt mal Instinct von der Schola Heidelberg. Und ich würde sagen, wir hören es tatsächlich mal ganz, das sind 10 Minuten. Thank you. Schluss, das sollte darstellen, die Schallplatte, wenn der, das Ding, die Nadel, die Nadel genau am Rand immer da vorbeischrappt. Weil ich habe alle Klänge aus diesem Stück tatsächlich von vorgefertigten Aufnahmen genommen. Also es waren zwar alles CDs, aber sozusagen das, der Schluss, das ist, sind alles, das ganze gesamte Klangmaterial ist transkribiert von existierenden Aufnahmen. Und es waren natürlich nicht nur die Schlittenhunde, sondern zum Schluss die Wale und verschiedene Tiere aus der kalten Region. Ja, und es war doch eine sehr positive Überraschung, zu was man mit dem Mund doch alles fähig ist. Und vor allen Dingen auch für mich, weil diese Aufnahmen, die haben mir Tonhöhlen geschenkt. Also ich habe sie als Geräusche genommen und sie haben mir aber de facto Tonhöhlen geschenkt, die ich normalerweise niemals komponieren würde. Also in solchen Intervallen und in solchen Tonalitäten, sagen wir mal so. Dann kam eine Anfrage von dem Ensemble Califax, Reed Quintett aus Amsterdam, Oboe, zwei Klarinetten, also Klarinette, Bassklarinette, Saxophon und Fagott. Und das war natürlich für mich sehr, sehr provozierend, da mit Tierstimmen weiterzuarbeiten. Und zwar mit diesen ganzen Vögeln, Enten, die auch hier Doppelrohrblatt sozusagen in der Kehle haben. Und da habe ich mich tatsächlich mit den Musikern einzeln getroffen. Ich hatte vorher eine Menge von Aufnahmen von Vögeln, die ich denen vorgespielt habe und sie gefragt habe, wie könnt ihr das am besten imitieren, ob man nur das Mundstück oder nur Kopf und Birne oder wie auch immer, weil die sind einfach ganz großartige Instrumentalisten. Und dann habe ich sozusagen gesammelt, was kann welches Instrument sehr gut machen, und habe dann ein Stück geschrieben mit dem Titel Zugvögel. Das spiele ich vielleicht jetzt nur den Anfang mal kurz ein. Gefühlt wie so ein Filmmacherin, also ob die Kamera sozusagen ein Panorama-View hat oder ob ein einzelner Vogel selbst aufgenommen ist. Und es ging mir einfach darum, jetzt zum Beispiel diese Singschwäne waren das am Anfang, die den großen Luftraum auch zu erfassen mit Klang. Also wie kriegt man im Konzertsaal eigentlich so einen ganzen Himmel? Und ja, nur mit der Dynamik eben, dass man das Gefühl hat, sie kommen näher und sie fliegen wieder weg. Also das ist ja grundsätzlich die Anforderung an mich, wenn ich dieses ganz wunderbare Material habe, wie ich das dann zusammensetze, also wie das dann sozusagen gebaut werden kann in eine musikalische Spannung. Und natürlich sind das jetzt, das ist sehr naturalistisch, das ist ja eigentlich ein Abbild oder eine künstliche Wiederkonstruktion. Und da habe ich mich auch oft gefragt, weiß nicht, moralische Fragen. Ich nehme da jetzt dem Tier die Stimme aus der Kehle und baue damit meine Klänge und geht das überhaupt und so. Und dann gab es mal einen lustigen Zufall, ein Kollege hatte mein Stück vorgespielt und da lief gleichzeitig eine zweite Aufnahme noch dazu. Die würde ich gerne mal einspielen. Ja. Schön, dass übereinander passt, also auch klanglich war das eine schöne Überraschung. Ja, jetzt, es war jetzt übrigens mein letztes Stück, mit dem ich mit Tierstimmen gearbeitet habe. Dann habe ich erstmal gesagt, stopp, weil das macht unglaublich Spaß und das ist so leicht, sowas zu transkribieren und zu montieren. Da habe ich gedacht, das reicht jetzt mal. Aber ich wollte noch zeigen, dass ich mit diesen Aufnahmen, also hier nehme ich ja immer Aufnahmen, portiere das auf Instrumente und die Originale sind dann nicht mehr da. Die hört man, sind nicht mehr da. Ich habe sozusagen einfach nur die Instrumentaltechniken erweitert, um diese Klänge nachbilden zu können und die stehen dann dafür. Und wenn man das eben nicht weiß, zum Beispiel beim Stimmenstück von der Schule Heidelberg, da ist es nicht unbedingt klar, wenn die auf die Bühne kommen mit Dirigent, dass es sich tatsächlich um Hunde handelt. Also es ist so eine Veränderung, die Konzertsituation ist so eine andere, dass die Assoziation, die jetzt hier ganz deutlich, ich habe ja vorher gesagt, woher es kommt, die ist dann mehr in der Schwebe. Allerdings bei den Zugvögeln ist es eindeutig. Deswegen habe ich jetzt auch mal versucht, den Originalklang noch drin zu behalten. Also die Mischung zwischen Originalklang und Instrumentalklang. Und zwar ist das ein Stück für Orchester. Ich erzähle jetzt auch mal die Herkunft. Da stand ich in Kiew in einer U-Bahn unter Führung vor einem Schaufenster, was schwarz abgehängt wurde. Und es war dahinter Bauarbeiten. Also ich hörte einen unglaublichen Lärm von Pressluft. Sah aber nichts, war schwarz. Und dann habe ich einfach nur da gestanden und zugehört und gedacht, wie kann man dieses fantastische Klangspektrum, also eben Presslufthammer, das ist wirklich von den tiefen bis in die höchsten Höhen, wie kann man das abbilden mit einem Orchester? Und Und wir hören jetzt rein, das Stück heißt Brunnen, das ist für Cello und Orchester von wann? 2013 vielleicht. Und da sind auch verschiedene Originalklänge drin, aber wo ich jetzt einsteige, ungefähr auch in der Mitte des Stückes, das ist jetzt die Situation mit dem Presslufthammer. Wir brauchen, glaube ich, noch ein bisschen lauter. Wir haben jetzt schon 8:45, ich wollte eigentlich von einem Musiktheaterstück noch sprechen, also Musiktheater. Vielleicht raff ich das ein bisschen. Ja, Musiktheater ist eigentlich ein ganz großes Interesse bei mir, wobei ich dazu sagen muss, dass ich eigentlich immer noch nicht so richtig weiß, wie das geht jetzt, dieses Musiktheater für Kinder ist auch wieder ein neuer Versuch, weil diese Verbindung mit Theater, Theater und Musik einfach wirklich ganz schwierig ist, sage ich mal so. Ja, es gab eben, mein größtes Stück ist ein Auftrag von der Münchner Biennale gewesen, das war 2008, eben Musiktheater zu schreiben, und die hatten das zu der Zeit wirklich so konventionell: es gibt Libretto, es gibt Regie, es gibt Bühnenbild. Libretto, habe ich gesagt, will ich nicht. Da habe ich allerdings tatsächlich ein Jahr drüber nachgedacht und mich dazu entschieden, es nochmal zu versuchen, dass man doch Theater und Geschichten auch mit Geräuschen erzählen kann, weil Geräusche haben einfach so eine starke inhaltliche Verknüpfung. Also wenn wir was hören, ein Geräusch hören, dann wissen wir sofort, ist das jetzt eine Bedrohung oder nicht. Also sofort geht die Fantasie los, was ist das? Wir kennen das irgendwo. Wenn wir Feuer knistern hören, dann wissen wir sofort, ist das jetzt Feuer oder ist das eine Plastiktüte? Also wir sind da unglaublich sensibilisiert, etwas, was wir hören, sofort zu visualisieren im Geräuschbereich. Und das ist einfach eine unglaublich starke Erzählungsmöglichkeit, auch fürs Theater. Also, dass die Geräusche eigentlich die Protagonisten sind. Und eben kein Libretto mit Text habe ich immer Probleme, weil Text so stark ist und dann eben auch auf das Verstehen. Ich weiß nicht, also bei mir funktioniert es einfach, geht es tatsächlich um die Geräusche, die inspirierende Kraft. Und da ist nur die Frage, wie baut man so ein ganzes Stück 70 Minuten lang? Und hier in diesem Stück Hellhörig war ein Initiator zum Beispiel die Zinkwanne von Frau Feldmann hier aus Hamburg. Die alte Zinkwanne ist mit dem Schlagquartett, ich habe mich da auch immer mit den Musikern getroffen, nämlich Geräusche sind ja oft hochfrequent, wie kann man tiefe Geräusche erzeugen und so weiter. Also diese umgedrehte Zinkwanne, die auf dem Boden gerieben wurde, war, sagen wir mal so, die Kernidee des Stückes, worauf ich dann versucht habe, verschiedene Felder, Klangfelder, die wirklich verschieden sind, zu beschreiben. Ich nehme jetzt mal einen kleinen Ausschnitt raus, einfach damit man eine Idee hat. Also da waren jetzt die Protagonisten das Schlagquartett, 4 Schlagzeuger, Schlagquartett Köln, 3 Sänger, darunter die Troike van der Poel, die mir die Schlittenhunde geschenkt hat, 3 Celli, und ein Klavier, ein Flügel, also Klavier, da geht es eben auch um den Innenraum. Wir steigen da ein in einen Bereich, also für mich haben die Bereiche so verschiedene Themen, damit die sich wirklich unterscheiden. Also damit man nicht immer die gleiche Sache macht, habe ich wirklich versucht, sehr verschiedene Daseinszustände zu beschreiben, so wie auch in dem Kindermusiktheater am Samstag, ist das eine ähnliche Vorgehensweise. Und da fängt das an, das Beispiel eigentlich mit dem Begriff Feinmotorik. So ein Ensemble ist ja einfach ein unglaublicher Organismus, wie die zusammenspielen. Da ist ganz wichtig, ja, wie sie zusammenspielen. Und das habe ich da thematisiert. Also wie arbeitet so der Mechanismus Ensemble? Jetzt muss ich noch was kurz sagen. Ich bin dort gebeten worden, nur die Musik zu schreiben, also keine Regieanweisung, keine visuelle Vorstellung zu haben. Weil Regisseure, die wischen das sowieso alles wieder vom Tisch weg. Hat keinen Sinn, sich da Gedanken zu machen. Ich habe tatsächlich nur die Musik geschrieben. Dann haben wir die Musik aufgenommen, weil die Regie hat übrigens gemacht Georges Delnon, der hier in Hamburg jetzt ist. Bühnenbild Roland Eschlimann, also das war sozusagen erste Liga. Meine Partituren kann man schlecht lesen, weil die ja eben mit so Geräuschklängen arbeiten, da kann man sich nicht vorstellen, wie es klingt. Wir haben also ein Jahr lang vorher aufgenommen, die Klänge, das war also die Musik stand da, und ich habe jetzt gedacht, dass die Regie daraus was baut, irgendwie. Große Bühne. Und das Resultat war aber, dass der Bühnenbildner einen kleinen Topf gebaut hat, wo man drin rum saß. Also saß, man saß in der Arena, ganz nah bei den Musikern. Die Musiker haben die Arena ausgefüllt er hat sozusagen die Musiker zu meinen Hauptdarstellern gemacht. Das lag wohl daran, dass er die Musik hörte und auch sah, wie die das spielen, und das hat ihm schon gereicht. Es war also für mich eine große Überraschung, dass die Klangerzeugung eigentlich schon das Theater an sich war. Gut, also jetzt steigen wir mal ein unter den Begriff Feinmotorik, und danach kommt der Begriff Bewegung. Und zwar sehen wir jetzt die Kugel, Keksdose, die wir am Anfang in dem Stück Geräuschtöne nur gehört haben. Die war dann das zentrale Moment der rotierenden Bewegung. Thank you. In der zweiten Stunde nun Aufnahmen aus der Präsentation Nummer 57 mit Burkhard Stangl vom 28. September 2017 im Golem. Womit beginne ich? Ich beginne mit etwas, was wir alle nicht kennen. Das war die älteste, die erste jemals gemachte Aufnahme in Österreich, 1889, und wurde dann vom Archiv der Akademie der Wissenschaften, vom Phonogrammarchiv, als CD auch veröffentlicht. Es wurde digitalisiert, eine Edison-Walze, Brahms spielt Klavier. Tatsächlich, also 1877, Edison erfindet, es hat mehrere gegeben, die gleichzeitig unterwegs waren, mit, also den Klang irgendwie zu speichern, einzufangen. Also 1877 den Phonographen, Patent ist glaube ich 78, und schickt dann nach 10 Jahren, nachdem er so weit entwickelt hat, dass man ihn verwenden konnte, schickt er seine Vertreter, Phonographenvertreter aus, und einer davon aus Deutschland angereist, kommt in irgendeines Jahr einen höfisches, feudales Palais, besucht eine Familie, will den Phonographen sozusagen dort verhökern, und just am Ende, im selben Moment, ist der Brahms dort zu Besuch und die Gelegenheit wird ergriffen und Brahms wird sozusagen aufgenommen, ungarischer Tanz, Walzerfragment. Man hört am Anfang Dr. Brahms spielen sie, und dann verwischt sich das, es bleibt Rauschen über, aber die Aufnahme hat insofern eine bestimmte Bedeutung, weil, also wenn man das oft hört, so wie ich das auch gemacht habe, hört man das Ganze wirklich ganz gut. Und es ist interessant, dass Brahms hier die Exposition improvisiert, also sozusagen freispielt. Man hatte bis dahin angenommen, dass so mit Beethoven, Schubert die Improvisation bei den Komponisten sozusagen erlischt, abgesehen von den Orgelspielern, stimmt nicht. Auch diese Leute haben improvisiert offensichtlich. Und was mich interessiert daran ist, so wie das Rauschen in die Welt kommt und wie es wieder verschwindet und wie es wiederkommt und wieder verschwindet. Und das Bewundernswerte für mich ist sozusagen in der kulturellen Evolution, dass man immer wieder auf die Dinge zurückgreift, vorausschaut und wieder auf Dinge zurückgreift und vorausschaut und sich sozusagen immer mit denselben Dingen beschäftigt, sie nur anders beleuchten versucht. Und was das Rauschnetz betrifft, das hat man ja sowieso, das kennen sowieso alle. Ja? Man geht in den Wald spazieren, man hört sich das Rauschen der Bäume an, man spaziert entlang eines Baches, hört das Glucksen, man liegt in der Früh im Bett, es regnet, auch so das urbane Rauschen ist uns allen sehr vertraut. Und was das Rauschen sozusagen im Kontext der Klangspeicherung betrifft, ist das Phänomen natürlich zu beobachten, dass ab dem Moment, wo das Rauschen sozusagen so stark ist, dass es wirklich als solches wahrgenommen wird, muss es eliminiert werden. Und die Techniker haben nichts anderes versucht, als 100 Jahre lang, oder sagen wir 80 Jahre lang, das Rauschen zu eliminieren, ja, bis nichts mehr da ist. Kein Knackser mehr, null. Ja. Es ist, und in derselben Zeit, wo das passiert, dass man so glasklare, rauschfreie, knackserfreie, fast ruhige, fast septische Klangaufnahmen imstande war zu produzieren, was passiert? Die Leute beginnen sich mit Rauschen zu beschäftigen in der Musik. Ja. Aber in unterschiedlichsten Szenen, japanische Noise-Bands tauchen auf, lachen man fängt an, Pression zu schreiben, streicht, weil es nur ums Rauschen geht. Es wird das Rauschen sozusagen, das eliminiert worden, wird wieder in die Musik zurückgeholt und wird zu einem musikalischen Material. Mich begleitet diese Aufnahme, seitdem ich sie kenne, also fast bei jedem Konzert. Und ich habe ein Duo mit Deep 13, einen Turntable-Spieler, vielleicht kennt die eine oder andere Person, der sozusagen, so wie andere auch, wie Christian McLeay oder Otomo Yoshihide, er bezeichnet sich als Turntablist der zweiten Generation, sozusagen das Gerät umzweckt. Es gibt auch in der Musik diese, jetzt ganz verstärkt, diese Art von Umzweckungsüberlegungen, wie man sozusagen aus dem Müll, was der sozusagen von der kapitalistischen Warenwelt sozusagen produziert wird, was man dann noch rausfischen kann, sozusagen das neu denken kann. Do-it-yourself-Bewegung, die ganzen Lötgeschichten, wahrscheinlich haben Sie das wahrscheinlich mit dem Vortrag von Nicholas Collins gehört. Und Deep 13 eben zweckt den Turntip, die Plattenspieler halt um. Er produziert auch selber Platten, er hat eine Umschneidemaschine zu Hause. Aber wenn wir ein Konzert spielen, beginnt es immer so. Nämlich immer. Und auch wenn wir eine Platte aufnehmen, klingt es, ich weiß noch nicht, ah ja, genau. Ich möchte ein Stückchen davon spielen. Thank you. Auf jeden Fall, Dieter Kovacic, die 13, hat sich daran erinnert, dass sein Großvater ein Koffergrammophon zu Hause hatte und das existierte auch noch. Und er hat es dann repariert und hergerichtet und dann immer, und verwendet es immer, wenn wir Konzerte spielen, wir öffnen das immer mit diesem Grammophonrauschen. Und Brahms spielt Klavier, kommt immer wieder vor, es ist eine, quasi eine Struktur, die durch dieses Instrumentarium auch gegeben ist. Wir machen uns eine Struktur. Und da bin ich schon bei der freien Improvisation und ich sage, jetzt, Improvisation ist ihre Vorbereitung. Also ich spiele kein Konzert, wo ich nicht vorbereitet bin. Also Freiheit ist etwas, was man sich erkämpfen muss, was man verteidigen muss, was man sich überlegen muss, wie das funktioniert. Ich hatte das so... Aus eigener Erfahrung musste ich das feststellen, dass ich, wenn ich frei bin, ohne Struktur, verliere ich mich in der Freiheit und kenne mich nicht mehr aus. Und insofern ist der Begriff freie Improvisation für mich natürlich sehr widersprüchlich auch zu sehen. Das beginnt schon damit, welches Instrumentarium ich verwende. Ob ich jetzt die akustische Gitarre in der speziellen Stimmung verwende oder ich die ganze Elektronik mitnehme, ob ich E-Gitarre spiele, welchen Verstärker, welches Setup, wie auch immer. Und die Freiheit sozusagen entsteht bei mir immer dann, wenn ich mir sozusagen selbst eine Struktur, eine Form gebe, ich sage sogar ein Gefängnis mir baue, aus dem ich versuche auszubrechen. Und insofern sind die Arbeiten, die sozusagen unter dem Label freie Improvisation laufen, für mich akzeptabel, aber sie stimmt einfach nicht. Ja. Das bin ich nicht der Einzige. Viele machen das so, dass sie sich überlegen, was sie tun. Das geht manchmal sogar so weit, dass, also in meinem Fall, und ich kenne das auch von Kollegen, dass ich mir überlege, was ich mache an diesem Abend, und ich mache das ganz egal, was die anderen tun. Und das ist auch eine Art von Konfrontation, die manchmal ganz gut funktioniert. In diesem Fall sozusagen ist unser Studio der beste Freund, weil diese Form von Intimität zwischen akustischer Gitarre und Turntables, Grammophon, diesem elektronischen Setup, kann man schwer auf der Bühne reproduzieren, wenn man nicht gewusst hat oder weiß, wie es geht. Und wir wussten es, wie es geht im Studio, und dann kann man das sozusagen auf die Bühne und ins Konzert übertragen. Oft sehr kompliziert natürlich mit den Feedbacks und wie auch immer. Aber ich würde nicht Komposition dazu sagen, das ist zu viel. Ich glaube, wir sind viele, ich oder viele meiner Kollegen oder Kolleginnen sind musikalische Konzeptkünstler. Sind keine freien Improvisatoren oder noch nicht Komponisten oder noch keine Improvisatoren, oder ich würde sagen, vieles von uns sind musikalische Konzeptkünstler, und ich glaube, das ist der Begriff, der am besten auf mich zutrifft. Die Anmerkung von Michael Meyerhof zu Beginn seines Statements, zu welchem Label könnte man Burkhard Stangl oder wo kann man den einordnen oder hintun, ist berechtigt. Und ich bin jetzt 57 und ich erinnere mich an ein Interview mit Giacometti, da war er über 60, weltberühmt, im Gegensatz zu mir, wo er seine Arbeit beschreibt, und er sagt, ja, es ist schrecklich, er findet einfach nicht die richtigen Proportionen. Er ist immer noch nach der Suche, wie das jetzt eigentlich wirklich im Raum wirkt, sein Ding. Und er ist immer unzufrieden und er ist noch nicht so weit. Und da dachte ich, oh, also mir geht es in gewisser Weise auch so. Also ich bin wahrscheinlich nicht so unzufrieden wie Giacometti sozusagen mit seiner Arbeit, aber ich bin sozusagen, ich fühle mich als Repräsentant der Fragmentiertheit der Gesellschaft. Also, und versuche mich sozusagen über die Arbeiten, die ich mache, wieder zusammenzuflicken, zusammenzuhalten. Ich bin sozialisiert, was die Musik betrifft, ganz klar angloamerikanische Pop- und Rockmusik. Und das taucht immer wieder auf. In dieser Aufnahme, diese folkige akustische Gitarre, das habe ich mir wieder erlaubt nach 10 oder 15, vielleicht 20 Jahren, wo ich nur Stille, Geräusch oder eher das Nicht-Konventionelle forciert hatte, wieder zu spielen. Wieder so ein Rückgriff sozusagen auf die Sozialisation. Und diese polymorphe, emotionale Struktur drückt sich wirklich in vielen unterschiedlichsten Projekten aus. Nur mittlerweile, und ich weiß nicht wieso, verstehe ich das nicht mehr so als Widerspruch, sondern als eine Möglichkeit, sich durchs Leben zu leben und einfach die verschiedensten Dinge, die einem an, also die verschiedensten Identitäten, die man sozusagen auch haben kann, als Musiker, als Komponist, als Organisator, als Vater, als Liebhaber, als Ehefrau, Ehemann. Die unterschiedlichen Dinge können sich auch unterschiedlich in den künstlerischen Projekten auch darstellen. Manche Leute haben das aber ohne Probleme geschafft, teilweise wie Brian Eno zum Beispiel, den ich sehr bewundere. Ich verstehe nicht, wie das geht. Also wahrscheinlich ist der Rückenwind des popkulturellen Kontextes und der Berühmtheit so eine wichtige Stütze für ihn gewesen, dass er Music for Airports machen konnte. Ich weiß es nicht. Ich würde gerne mit ihm mal drüber reden. Ich meandere mich eigentlich durch die ganze Lecture-Vorlesung jetzt insofern dahin, weil das Konzept, das ich ursprünglich hatte, nicht geht aus technischen Gründen, und möchte auf etwas stoßen, das auch mit einer Sozialisation zu tun hat, Das hat damit zu tun, dass ich Musikwissenschaft studiert habe und ein Professor, ich habe den Namen leider vergessen, ich habe sogar mal recherchiert in Deutsch, der hat gemacht Opus 11 von Schönberg ein Jahr lang und hat uns aber jedes Mal solche Literatur zu lesen gegeben von Adorno bis Wörterle. Und da bin ich wirklich so in Webern und Berg reingekippt und ich habe mich dann ganz, ganz, ganz intensiv mit Webern auseinandergesetzt. Und weil Berg war, wie Mozart vielleicht, eine Figur, die das alles so abgeschlossen hat, perfekt gemacht hat, dass es keinen Anknüpfungspunkt mehr gibt, weil das schon fertig war. Und Webern in seiner Reduziertheit, Striktheit, Fragilität den Raum nach vorne aufgemacht hat. Und mit Webern kommt dann Schelsi rein und Lachenmann rein und natürlich einer meiner Lieblinge, Morten Feldman. Und aus diesem Geist entstehen dann Stücke, die man nicht improvisiert nennen kann, aber sie waren nicht jetzt konzipiert. Also es war ein magischer Moment mit Radu Malfatti an der Posaune und Gunter Schneider auf der Gitarre und ich auf der E-Gitarre. Das Trio Nummer 1 1991. Hören wir mal, wie das klingt. Ja, das geht so 10 Minuten dahin. Also das ist die Phase, wo mir alles zu viel war, glaube ich. Also wo die Musik zu viel war. Ja? Und wo ich sozusagen versucht habe, die Leerstellen als Leerstellen stehen zu lassen. Das, was wir nicht mehr haben. Also ich hatte jetzt eine Zeit lang kein Smartphone, weil ich die Leerstellen, wo man nichts zu tun hat, wo man wartet, wo man so hilflos in der Welt steht, die sind mir abgegangen. Jetzt habe ich dann wieder eben das so genossen, dass ich nicht mit der Welt verbunden bin. Dass ich auf den Bus warte, mir überlege, Notizen mache, Kompositionsentwürfe, ja, die Postkarte sollte ich noch schreiben, habe ich überhaupt eine Briefmarke mit, Briefmarke. Also Dinge, die sich anders darstellen, als wenn man ständig irgendwie herumfummelt auf dem Telefon mit dem Gefühl, dass man gewollt, gebraucht, wichtig ist und geschätzt wird. Und ja, und diese Situation hatte ich in dieser Zeit auch, Beginn der 90er Jahre, und dann diese Aufnahme Trio Nummer 1, erschien auf einer CD mit dem Namen, Titel Ereignislose Musik. Es war eine englische Übersetzung, ist sozusagen nicht möglich, eine adäquate, aber im Wire oder in anderen Gazetten haben sie dann Loose Music dazu gesagt, und das hat wiederum das für mich ausgelöst, das anders zu denken, nämlich das Lose ereignet sich. Also dass man, obwohl es sehr konsequent und klar formuliert ist, gibt es trotzdem in der Art und Weise, wie man das dann macht, bestimmte Freiräume. So wer vielleicht wie Godard Filme macht mit einem improvisatorischen Anteil oder Theatermacher, Tabori oder so. Und es gibt auf dieser CD auch 3 Lieder nach Anagrammgedichten von Uneka Zürn, und eines davon würde ich gerne vorspielen. Für 3 Stimmen und Ensemble, und das Ensemble habe ich selbst zusammengestellt. Ich habe immer wieder meine eigenen Ensembles gegründet, weil ich mit Leuten zusammenarbeiten wollte, wo ich ganz genau wusste, was die können, was sie wollen und wie das Ganze läuft. Ja, 16 Musikerinnen, Musikern und 3 Solistinnen. Renate Burtscher, Sopran, Eva Hosemann, Sprecherin, eigentlich eine Schauspielerin und Regisseurin, und Sainko Namchilak. Uh-huh. Zug von Montpellier nach Paris. Ja, wie gesagt, das war für mich damals ein ganz wichtiges Projekt und es war auch die Zeit, wo mich dann, und das ist aber insofern, das ist wichtig, weil es sozusagen meine ganze Biografie grundiert, mich mein Professor von der Uni angerufen hat und gesagt, so Stangl, machen, also es, Sie haben nur 5 Jahre Zeit, 4 Jahre, dann gibt es eine neue Studienordnung, machen Sie Ihre Dissertation fertig. Und ich habe gesagt, ich bin Musiker, Komponist, ich hab keine Zeit, Sie können machen, was Sie wollen. Weil ich hatte angefangen über die deutsche Kolonialpolitik in Südafrika und, nein, falsch, in Tansania zu arbeiten, anhand eines österreichischen Forschungsreisenden, Geografen Oskar Baumann. Und habe das dann liegen gelassen und der hat gemeint, ja, es wäre nicht schlecht, das fertig zu machen. Sie haben alle Prüfungen gemacht, wieso nicht? Und hat mir einen Floh ins Ohr gesetzt. Und das war damals die Zeit, wo ich begonnen habe, mich wirklich in der Komponistenszene zu etablieren. Ich habe 2 Kompositionsaufträge vom Klangforum Wien bekommen. Eines wurde uraufgeführt in New York und ich war ganz stolz. Und dann kommt dieses Angebot daher und ich habe mir gedacht, und habe das dann gemacht und musste aber mein Leben komplett ändern. Ich habe ziemlich, ja, wie soll ich sagen, übertrieben gelebt in einer wunderschönen Wohnung in der Böcklinstraße mit Blick auf den Praterwald. Toll. Und bin dann aber in eine Zimmer-Küche-Kabinett-Wohnung nach Favoriten gezogen mit Klo am Gang und habe irgendwie 50 Euro gerechnet, bezahlt dafür, weil ich wusste, ich kann das nur machen, wenn ich meine Kosten reduziere. Und musste aber dann trotzdem von etwas leben. Jetzt habe ich mich sozusagen nicht mehr der Komponisten- und Komponierarbeit zu mehr widmen können, habe mehr Improvisationskonzerte gespielt, habe die Dissertation dann fertig gemacht und bin quasi als Improvisationsmusiker wieder aufgetaucht. Ja? Also, das heißt, ich bin eigentlich ein Spezialist in Karriereknicks. Ich beginne etwas, mache das mit Leidenschaft und bin obsessiv und dann kommt etwas anderes daher und dann, wieso nicht? Und es geht sich dann sozusagen eigentlich nie richtig aus, weil Robert Ashley, das ist ein toller Komponist, hat einmal gemeint, der übrigens auch ein Composer-Performer ist und sein eigenes Ensemble gegründet hat, um seine Sachen zu machen, der hat gesagt, you have to do one thing your whole life and one day they have to pay for it. Ja? Und bei ihm hat es funktioniert. Ja? Und ich dachte immer nur, ich werfe das Geld beim Fenster hinaus, dann kommt sie bei der Tür wieder herein. Man muss aber die Tür aufmachen, das ist das Wichtige. Das habe ich bis jetzt verabsäumt, oder? Jetzt wird es schon langsam. Auf jeden Fall, dadurch habe ich mich sozusagen auch in unterschiedlichsten Szenen auch bewegt. Einerseits Klangforum Wien, da habe ich auch als E-Gitarrist gearbeitet, die Olga Neuwirth viel für E-Gitarre geschrieben hat. Sie hat sich von mir ursprünglich das Equipment ausgeborgt. Ich habe gezeigt, was möglich ist. Sie hat das dann penibel notiert, ich habe das dann üben können, fürchterlich. Aber ich war sozusagen involviert in diesen Lost Highway Opern und Belams Fest und Vampyridione und ein Stück für 2 E-Gitarren und Orchester. Also ich war da sehr involviert, auch sozusagen im akademisch-interpretatorischen Kontext. Gleichzeitig war ich Komponist, dann bin ich abgetaucht, habe wissenschaftlich gearbeitet und gleichzeitig habe ich in der Improvisationsszene, der Abstrakten, sage ich einmal so, mich wichtig gemacht. Und dadurch entstehen ganz viele Felder, die zuerst vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben und worunter ich eine Zeit lang auch sehr gelitten hatte. Aber die sozusagen, wenn ich jetzt, ich weiß es nicht, früher, ich meine, das kann man nicht sagen, ich kann es nicht sagen, ich sage es trotzdem, früher hat man vielleicht gesagt, das Renaissance-Mensch oder so, also, dass man sich für viele Dinge interessiert und doch nicht in allen Dingen schlecht ist, sondern das ein oder andere ganz okay also, tut. Und diese darum sind so Sozialisationen und Bewegungen so wichtig, weil die durchschneiden permanent die eigene Biografie. Nicht? Dadurch kommt zu Widerständen, wie wenn in Wien alle Elektronik machen, alle haben einen Laptop, alle schauen sozusagen auf diesen Schirm, ja, und es ist okay. Und damals denkt, nein, das kann, es packe ich nicht. Ich muss die akustische Gitarre auspacken. Ich habe lange Zeit keine akustische Gitarre gehabt und in dem Moment, wo die Elektronik so stark wird und sozusagen das Elektronische, wollte ich was dagegen setzen. Jazzfestival Nickelsdorf, fast zu werden Konservatorium für mich. Ja, da bin ich jedes Jahr hingebiegen, habe alle großen Leute gesehen. Great Blackmoose, Braxton, Taylor, 5 Meter entfernt von mir. Und die waren immer so gut angezogen und ich war auch immer gut angezogen. Anzug, weißes Hemd. Die Leute haben mich gehasst, nur weil ich einen Anzug angehabt habe und keine Strickpullover. Das heißt, es geht darum, und Kunst kann das tun, dass man die Dinge anders kontextualisiert. Und ich mache das halt zu oft. So kommen wir zu nichts. Also, aber wurscht. Also mir geht's gut damit, mittlerweile. Eine Zeit lang habe ich wirklich Probleme damit gehabt. So, wer bin ich überhaupt oder so und wie viele, ne? Das ist vom Karl Valentin, glaube ich. Und mir ist jetzt klar, dass sozusagen, wenn man, wie der Robert Ashley, wenn man eine Sache durchzieht, dann entsteht sowas wie Stil. Und ich frage mich dann immer, was ist der Unterschied zwischen Stil und Klischee? Und ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich mag Leute, die Stil haben, die für etwas stehen. Gleichzeitig gibt es aber so Leute wie Picasso oder andere Künstler, die irrsinnig für unterschiedliche Dinge machen, unterschiedliche Materialien verwenden und trotzdem sozusagen als Einheit wahrgenommen werden. Und das ist, finde ich, faszinierend. Also ich glaube, es gibt sozusagen nicht nur eine Perzeptionsmöglichkeit, die Dinge zu betrachten. Man kann es von unterschiedlichen Dingen anschauen, man kann aber auch nicht nur eine Sache verfolgen, sondern auch mehrere. Ich bewundere Leute wie beispielsweise Peter Ablinger, der in seinem Kosmos seine Dinge, wunderbaren Dinge realisiert. Und vom naturellen Charakter her bin ich das überhaupt nicht und es hat überhaupt keinen Sinn, mich da irgendwo reinzuzwängen zu wollen. Und mittlerweile gefällt mir das auch, wenn ich auch so rezipiert werde, dass man nicht sagen kann, in welche Genre, in welche Schublade gehört diese Person hin. Nicht? Ich möchte jetzt, ich quatsche zu viel, oder? Ich möchte jetzt wohin zischen, wo habe ich das jetzt? Weiß ich nicht, wo ich das ich weiß schon. Ich habe das schon angedeutet, dass ich sozusagen das tonale Element in der Musik, was ich wirklich von Herzen her nicht mehr gemocht hatte, also wirklich nicht gemocht hat, wieder begonnen langsam in meine Musik zurückzuholen. So typisch Österreicher halt mit einem schlechten Gewissen, aber wurscht. Und haben wir gedacht, wieso taucht das so auf? Warum interessiert mich das plötzlich? Ich experimentiere viel mit Stimmungen auf den Gitarren und für jede Besetzung oder für jedes Ensemble habe ich eigene Stimmungen und dann stehen natürlich ganz schöne Konstellationen und dann hört man Nick Drake an und das ist so ein toller Singer-Songwriter und dann gibt es Affinitäten und ich mag Hannes Wader von Franz, das da taucht dann wieder auf und diese folky Gitarristik, sage ich mal, hat mich immer interessiert. Und bevor ich dann jetzt zu Unfinished komme, zu meiner letzten Soloarbeit, zu meiner vorletzten Soloarbeit, weil ich habe dazwischen, möchte ich etwas. Das habe ich deshalb so aufgelegt, damit ich so ein bisschen improvisieren kann. Ich hoffe, ich finde das Teil. Ich habe es mit, genau. Das ist ein, das habe ich jetzt nicht reingespielt in iTunes, das muss ich so über die CD spielen, sehr wurscht. Das ist eine Platte mit Brad Lawner, Takasugi Moto, Burkhard Stangl, aber getrennt. Jeder macht seine Sache und ich habe da 3 Stücke. Eines heißt, meine Stücke heißen Tuning und das Tuning Nummer 2 möchte ich Ihnen euch gern vorspielen. Das ist ein Stück für akustische Gitarre, also Stahlseitengitarre und D-Tuner und in dem Fall ist es das Taku Sugimoto, mein japanischer Gitarristenkollege. Thank you. glaube, dass es live wahrscheinlich interessanter ist, aber ich weiß es nicht. Noch ein ganz kurzes Beispiel nochmal. Der sitzt neben mir und nach meinen Augen. Ja, er sitzt einfach daneben und verstimmt und ich spiele immer den gleichen Tune. Und das ist ziemlich anstrengend, weil durch die unterschiedlichen Seitenspannungen, man wird müde und so. Also, das ist aber eine gute Übung. Das andere ist, das möchte ich auch noch kurz, das ist meine Tochter damals gewesen, die mich verstimmt hat, oder die Gitarre vielmehr, kurzer Ausschnitt. Nur um das anzudeuten, ich beschäftige mich viel mit alter Musik und mein Liebling ist sowieso John Torrent. Wenn man sich das so anhört, dann fragt man sich, warum macht man das eigentlich? Also für mich ist es manchmal so, dass das vielleicht kann ich für mich an etwas anknüpfen, was die Surrealisten so ausformuliert haben, nämlich, dass sie sozusagen dass sie ihre Werke in eine Art gleißendes Licht tauchen. Und sozusagen dann wie in einem psychoanalytischen Prozess das dann dekodieren können, was man, also das Unbewusste anzapft und dann nachher sich überlegen kann oder andere, was sozusagen da drinnen verborgen ist. Nicht? Also das hat schon für mich auch mit Seelenkrämerei zu tun, das meine ich jetzt gar nicht jetzt böse, sondern dass diese Dinge oft mehr zu tun haben, das wissen wir eh alle, als ich es von mir selber weiß. Und jetzt habe ich schon lange nicht mehr gehört, warum fasziniert mich das? Die Ideen habe ich nicht ausgeführt, ich bin so faul und dann muss ich einen Vortrag halten oder sollte ich oder wie auch immer und dann habe ich so viel Material und weiß nicht, wie es einschränken soll. Aber ich fühle mich eigentlich vor. Ich wollte immer das für Jupiter-Symphonie für einen Mozart, also ja, und dann sitzen halt doppelt so viele Leute auf der Bühne und die verstimmen nach einem bestimmten System. Das ganze Orchester fällt auseinander, bricht so weg. Also das ist eine Idee. Ja. Es ist sozusagen handschriftlich formuliert, aber das muss man ja aufschreiben und so. Ja, nur weil ich jetzt bei Dowland war, es gibt bei der ganz unbescheidenen benannten CD- und Buchveröffentlichung Hommage à moi, oder Hommage richtig gesagt, eine Komposition, eine Größe angelegte, die heißt schlicht und einfach My Dowland. Und ich beginne den Beginn. Und ich glaube, das Stück, was ich da vorher gespielt habe, spiele ich wieder. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Schauen wir mal. Für ein kleines Ensemble. Mit Elektronik und so weiter. Und Countertenor. Stück dauert dann insgesamt 22 Minuten. Ist wunderschön natürlich. Und aber das geht hier, ja. Wo muss ich jetzt noch hin? Ich muss noch hin zu Film und zu Video, zu diesen Kooperationen. Aber das mache ich vielleicht dann eher zum Abschluss. Was ich bemerkenswert finde, dass es so schwer ist, für mich Solo zu arbeiten, also Solo-Gitarre zu spielen. Das ist ein Horror, auf sich selbst zurückgeworfen zu sein und mich selbst ständig beschäftigen zu müssen, ist das Schlimmste für mich. Ich habe das immer bewundert, wie die Leute das machen und Solo-Konzerte spielen. Ich habe es 1997 auf Einladung des Musikprotokolls in Österreich einmal geschafft, ein Soloprogramm zu machen. Und das war aber so aufwendig, dass mich dann niemand eingeladen hat. Also so von der, mit 3 Gitarren und 3 Verstärker und Klavier und was weiß ich was alles, ein relativ teures Teil. Und ich habe es einfach nicht auf die Reihe gebracht, Solo zu spielen. Mittlerweile habe ich auch diese Krise überwinden können und habe vor 2013 war das, auf dem wunderbaren Label Touch, im britischen Label Touch, eine Soloplatte veröffentlicht. Und das Beste war daran, dass es wirklich quasi eine Dogma-Sache war. Es war ein Live-Konzert und ich wusste gar nicht, dass der Tontechniker mitschneidet, gibt mir nachher die CD, aber das zu Hause an, denke mir, gut, ich schicke das Touch, Touch sagt, passt, nehmen wir. Ist ein bisschen zu kurz, 33 Minuten, vielleicht noch 2 Stücke, so dass man das über 40 ist. Habe ich dann auch live aufgenommen, Fade in, Fade out, nichts sonst bei der ganzen Platte. Und ich hoffe, ich finde sie jetzt, weil, ja, natürlich finde ich sie. Ich spiele, ja, wichtig, Unfinished for William Turner Painter. Ich war Anfang 2000 in London und war in der Tate Modern sowieso, aber dann auch in der Tate Britain. Und da gibt es diesen wunderschönen Raum mit den ganzen Turner-Schinken. Ich hatte natürlich Turner vorher schon gekannt von Katalogen und hat mich fasziniert. Und dann sehe ich diese Dinge und ich war sowas hin und weg. So abstrakt, so weit weg von Romantik und Anführungszeichen. 18, 20, 30, die Arbeiten. Unglaublich. Und das hat mich beschäftigt und beschäftigt. Ich wollte irgendwas mit Turner machen und wusste aber nicht wie. Und das hat über 10 Jahre gedauert und irgendwann einmal hat's Klack gemacht und es war, ich habe mich getraut sozusagen, mich musikalisch damit dann zu beschäftigen. Und ja, es ist eine Arbeit für E-Gitarre, Solo und Zuspielungen. Also Field Recordings, unbearbeitete natürlich. Unverschämte, ja, das ist übrigens auch wieder aufwendig, weil ich brauche 3 oder 4 Gitarren, wenn ich auf Reisen bin, weil alle unterschiedliche Stimmungen haben. Die kann man nicht so schnell umstimmen. Also ich bin sehr unpraktisch sozusagen, was das betrifft. Ist ja wurscht. Ist halt so. Das war Klingding Radio am 20. Oktober 2017. Die Sendung wurde vorproduziert und moderiert von Heiner Metzger. Weitere Informationen zu Klingding Radio unter www.hierunda.de/klingding.html. Bei Interesse an aktueller Musik empfehle ich den Konzertkalender des Verbands für aktuelle Musik www.vamh.de. Das nächste Klingding Radio sendet am 17. November 2017 bei FSK. Dort legt nun auf Electronic Jam. Ich wünsche weiterhin anregendes Hören. Tschüss. Oh.